2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zum großen Thema Krieg und Frieden, Kommunisten und die Friedensbewegung. Das Thema ist natürlich eigentlich permanent aktuell. Als wir das geplant haben, wussten wir aber nicht, wie brandaktuell es mal wieder ist, weil die Meldungen, die letzten Tage reinkommen, ja, bestürzend sind und das Thema nochmal stärker auf die Agenda setzen, als wir sowieso schon erwartet haben. Es ist ja so, dass wir eigentlich selten in den letzten Jahrzehnten so nah an einem großen Krieg waren, der uns auch ganz direkt an Europa betreffen könnte und droht, vor einem Flechtbrand zu werden. Neben dem Russland-Ukraine-Krieg ist uns ja vor allem der Krieg in Israel-Palästina präsent, der längst nicht mehr nur Israel und Palästina betrifft, sondern zahlreiche Nachbarländer Israels. Und parallel dazu hat die scheidende Bundesregierung unter Olaf Scholz die Entscheidung getroffen, Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren. Auch das ist eine brandgefährliche Entscheidung, die Stationierung von Pershing 2 in den 80ern in ihrem Eskalationsrisiko eigentlich noch weit übertrifft und auch durchaus die Gefahr eines atomaren Weltkriegs in sich trägt. Der Unterschied zu damals, zu den 80ern, wo ich noch nie auf der Welt war, ist, dass es damals eine relativ große Friedensbewegung in der BRD gab, von der wir heute eigentlich so nur träumen können. Und Gründe für Proteste gibt es ja eigentlich genug. Das, was ich hier erzähle, passiert vor dem Hintergrund einer also beispiellosen Aufrüstung und Militarisierung Deutschlands. Also ich muss da nur die 100 Milliarden Bundeswehr-Etat erwähnen, die ja nur ein Anfang sind. Also das ist sozusagen ein Auftakt, der letztes Jahr entschieden wurde. Und darüber hinaus, wie ich eingangs sagte, sprudeln hier jeden Tag neue Horrormeldungen ein. Die jüngste Nachricht, die ich gestern las, war, dass jetzt offen über die Entsendung von Boottruppen in die Ukraine gesprochen wird. Zunächst immer nur von irgendwelchen Beratern, aber durchaus auch in den Parteien. Ja, und Begleitmusik zu all dem ist eine kriegerische Berichterstattung in den Medien, die also aus meiner Sicht die letzten Jahre wirklich jegliche Hemmschwelle für Kriegsrhetorik verloren hat und mittlerweile offen zu einer entmenschlichten Sprache übergegangen ist, die das Ganze sozusagen begleitet. Und die Frage einer Friedensbewegung, die wir wirklich bräuchten, dringend, wird dann nochmal erneut mehr auf die Agenda gesetzt. Wir haben uns dazu zwei bekannte Referenten eingeladen. Einmal Inga Solti. Ja, Inga ist Politikwissenschaftler und Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Redakteur in diversen Zeitschriften, unter anderem Luxemburg. Er schreibt auch für Publikationen wie die Junge Welt oder das Jacobin-Magazin. Er ist auch Mitinitiator gewesen eines Appells gegen das Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr. Ich habe sie eben erwähnt. Und ist auch mehr durch zahlreiche marxistisch fundierte Beiträge zum Thema Militarisierung, Imperialismus, aber auch zu China und den USA aufgefallen. Herzlich willkommen, Inga, nochmal. Schön, ja, euch zu sehen. Und gerne. Und dann begrüßen wir Rainer Braun. Ja, recherchiert man über Rainer, dann fällt manchmal der Begriff eine der führenden Köpfe der Friedensbewegung in Deutschland. Das habe ich mehrfach gelesen. Er ist Mitarbeiter und auch Geschäftsführer in diversen friedenspolitischen Organisationen gewesen. Er hat mir eben im Vorgespräch gesagt, ich soll ihn vor allem vorstellen als ehemaligen Präsidenten des International Peace Bureau, ist aber auch Mitinitiator des Krefelder Appells gewesen in den 80er Jahren, also schon lange, lange dabei. Und ich begrüße auch ihn recht herzlich. Danke, Rainer, dass du hier bist. Guten Morgen. Ja. Ich würde sagen, wir steigen mal ganz direkt ein. Zu besprechen gibt es vieles. Wo wir hier gerade sitzen, hier morgens in den verschiedenen Städten, wir sprechen ja über Sohm, tobt der Ukraine-Krieg jetzt schon über 1000 Tage. Wobei, wenn man ganz genau ist, wissen wir natürlich, dass dieser Krieg eigentlich eine längere Vorgeschichte hat und auch militärisch eigentlich mindestens seit 2014 eskalativ tobt. Aber seit dem Einmarsch Russlands nimmt man ihn hier ja in den bürgerlichen Medien erst richtig wahr. Unfassbar viele Menschen sind gestorben. Und wir erleben jetzt die vielleicht gefährlichste Phase des Ukraine-Krieges vor einem möglichen Verhandlungsfrieden, der durch Trump, der uns jetzt irgendwie keineswegs nahesteht, vorangetrieben werden könnte. Ausgemacht ist das noch nicht aus meiner Sicht. Möchten alle nochmal möglichst viel herausholen. So erscheint es mir gerade. Und auch im Nahen Osten dürfte eine Präsidentschaft Trumps, da ein enger Verbündeter Netanyahu ist, zu einer noch weiteren Eskalation führen, die die ganze Region und möglicherweise darüber hinaus gefährden könnte. Eingangs vielleicht mal allgemein. Wie schätzt ihr die Situation eigentlich gerade ein? Was sind aus eurer Sicht jetzt eigentlich die wichtigsten Aufgaben der Friedensbewegung? Rainer, möchtest du vielleicht mal anfangen? Also ich glaube, wir haben seit 1945 nicht so eine brandgefährliche Situation wie heute. Du hast zwei Konfliktfelder genannt. Ich würde als drittes noch den indopazifischen Raum hinzufügen mit der versuchten Einkreisung Chinas, der Aufrüstung der umliegenden Länder. Und dieses Brandgefährliche hat natürlich was zu tun mit den tektonischen geostrategischen Veränderungen der Weltlage. Das, und das ist historisch ja nicht neu. Mächte, die hegemonial waren oder über großen Einfluss verfügen und auf einem absteigenden Ast sind, sich mit allem, was sie können, und das ist in diesem Falle im Wesentlichen militärisch, versuchen zu verhindern, dass die aufsteigenden Mächte, das ist China, aber der globale Süden insgesamt, deutlich an Einfluss gewinnen. Aufgabe der Friedensbewegung ist meiner Meinung nach als erstes und als Kernaufgabe, ohne andere irgendwie ausschließen zu wollen, jetzt die Verhinderung der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Deutschland als ein Kernpunkt einer weiteren, noch gefährlichen Rüstungsentwicklung, wobei die Gefährlichkeit der Spirale ja schon deutlich geworden ist durch den Test der russischen landgestützten Mittelstreckenwaffen gegen die Ukraine. Diese Waffe ist atomar bestückbar. Sie kann bis zu 5000 Kilometer tragen, damit die weit viele der großen Hauptstädte erreichen. Und Putin hat klar angekündigt, das ist eine Gegenmaßnahme gegen die Stationierung der Mittelstreckenwaffen der USA in Deutschland ist. Die Verhinderung dieser Waffen ist nicht nur die Verhinderung einer Enthauptungswaffe gegen Russland, ist nicht nur die Abwehr von Gegenmaßnahmen, sondern ist auch der Versuch, an einem zentralen Punkt diese Spirale zu stoppen und möglicherweise den Boden zu bereiten, auch wieder für Rüstungskontrollen und Abrüstungsverhandlungen. Wir brauchen diese für die Mittelstreckenwaffen unbedingt, sonst kommen wir in eine Dimension von Aufrüstung, die diese Gefahren noch weiter vorantreibt. Dieses heißt aber auch immer, dass die Frage eines Waffenstillstands und das Ende des Tötens für den Ukraine-Konflikt mindestens für die deutsche Friedensbewegung als Kernaufgabe bleibt. Und ich teile die Position, dass gerade noch mal versucht wird, die Position der Stärke auf den verschiedenen Seiten weiter zu eskalieren. Deswegen hat solche Leute wie der Marsalla die irrsinnige Debatte entfacht über den Einsatz von NATO-Bodentruppen. Also ich möchte deutsche Truppen in der Ukraine sehen. Das wäre ein so eklatanter Bruch mit allem, was seit 1945 wäre, dass ich mir selbst das unter den schlimmsten Bedingungen noch nicht vorstellen kann. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Ukraine eigentlich einen dritten Kriegswinter ohne Wasser, ohne warmes Wasser, ohne Heizung, mit einer weitgehend zerstörten Infrastruktur, mit großen Versorgungsproblemen kaum vorstellen kann, wenn ich mir an das humanitäre Leid von Millionen Menschen denke. Von daher steht für mich die Frage, losgelöst, ob Trump es wirklich will, sondern die Frage, ob wir einen Druck entwickeln können, dass der Westen es muss, zu Verhandlungen und zum Waffenstillstand in der Ukraine zu kommen, als eine wichtige Aufgabe der Aktivitäten und der Aktionen der Friedensbewegung auf der Tagesordnung. Ja. Inga, was wäre deine Perspektive auch auf das gegenwärtige Geschehen jetzt, wo wir in den letzten Tagen auch Meldungen von Zuspitzung und solche Vorschläge wie von Marsala zu dem Rainer gerade was gesagt hat, hören? Die ergeben sich aus der Gemengelage. Also, dass wir wussten immer, dass Russland nicht nur die Eskalationsdominanz innehat, also dass Russland letztlich entscheidet, ob es thermobare taktische Atomwaffen, Chemiewaffen und dergleichen, die Luftwaffe in der Ukraine einsetzt oder nicht. Und wir wussten über die numerische Überlegenheit, also dass die Ukraine ganz gleich, welche Waffensysteme man sendet, dass ihr perspektivisch die Rekruten ausgehen würden, die diese Waffen zum Einsatz bringen können. Und wir erleben jetzt in rasantem Tempo eine Kriegsmüdigkeit in der Ukraine, also die damit zu tun hat, dass dieser Krieg auch nicht zu gewinnen ist, dass all die Perspektiven, diese nächste Waffe sei der Gamechanger und die Ukraine könne die sogenannte Selenskyjsche Friedensformel umsetzen, das heißt also die Krim rückerobern und den Donbass rückerobern, sich als Illusionen erwiesen haben. Also es ist ja wirklich bemerkenswert, dass beim ZDF, bei der ARD Experten immer wieder eingeladen werden, wie Markus Kolb, die immer daneben gelegen haben. Also wenn es nach ihnen gegangen wäre, dann hätten sich längst die zwei Truppenteile der Ukraine, also wären nach Mariupol und Melitopol vormarschiert und hätten sich am Schwarzen Meer wieder vereinigt und dann eben den Landweg zur Krim unterbrochen, um dann den Angriff auf die Krim zu starten. Das sind trotzdem noch unsere, in Anführungsstrichen, Experten in den öffentlich-rechtlichen Medien. Jetzt bewahrheitet sich, dass also immer mehr Menschen in der Ukraine sehen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, immer weniger bereit sind, in diesem Krieg zu kämpfen. Also wir haben es mit ja mehr als 600.000 wehrfähigen Ukrainerinnen oder Ukrainern zu tun, die sich dem Verbot widersetzt haben, das Land zu verlassen, die ins Ausland gegangen sind, teilweise dabei ums Leben gekommen sind. Mehr als 150.000 in Anführungsstrichen kriegsverwendungsfähige Männer sind desertiert, auf Fahndungslisten. Mehr als 10.000 sitzen als Deserteure wegen Wehrkraftzersetzung in den Gefängnissen, in den sozialen Medien. Gibt es zahlreiche Gruppen, mit denen sich ukrainische Männer gegenseitig davor warnen, dass wieder Teams von Zwangsrekrutierern unterwegs sind. Und vor diesem Hintergrund erklären sich dann eben auch solche Forderungen wie von Roderich Kiesewetter, der ja gefordert hat, dass man den ukrainischen Flüchtlingen, mit denen man vermeintlich solidarisch sein will, das Bürgergeld entzieht, um Anreize zu schaffen, dass sie in die Ukraine zurückgehen, um da als Kanonenfutter an die Front verschafft zu werden. Also, das heißt, eine Situation, in der die ukrainische Front womöglich zusammenbricht. Also Russland hat in den letzten 3 Monaten 1.100 Quadratkilometer Land erobert und besetzt. Das ist mehr als dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Und vor diesem Hintergrund gibt es jetzt eben also als letzte Hoffnung, diesen Krieg nicht zu verlieren. Es ist ja ein Stellvertreterkrieg geworden. Also es ist natürlich ein völkerrechtswidriger Invasionskrieg Russlands gewesen, aber der sich zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt hat und schon immer natürlich geprägt war von russischen, aber eben auch europäischen und amerikanischen geopolitischen Interessen. Und dass man jetzt eben versucht, mit Waffensystemen Druck auszuüben, dass man versucht, diesen Krieg vielleicht doch wenigstens nicht zu verlieren. Das war dann eben die Entscheidung der beiden Regierungen, die Mittelstreckenraketen zuzulassen, woraufhin dann die Storm Shadow einerseits schon zum Einsatz kam und dann später auch die ATACMS, die ja in Russland eingeschlagen sind. Also sechs, nach russischen Angaben zumindest, sind sechs ATACMS eingeschlagen, also beziehungsweise abgeschossen worden. Eine ist wohl nicht verhindert, konnte wohl nicht verhindert werden. Daraufhin hat Russland als Warnung an den Westen eben diese Haselnuss-Rakete abgeschossen, die, Rainer hat es schon genannt, 5.000 Kilometer fliegen kann, 3 Kilometer pro Sekunde, also die auch kaum zu verteidigen ist, um letztlich dem Westen anzudeuten, dass man also durchaus auch den Westen treffen kann. Darauf wurde ja auch in diese Richtung dann die russische Atomdoktrin vom Juni 2020 dahingehend geändert, dass auch konventionelle Angriffe von Ländern wie der Ukraine, die im Bündnis mit Atommächten stehen, dazu ausreichen, dann eben auch diese Atommächte als kriegsbeteiligt zu sehen und auch anzugreifen. Im russischen Fernsehen wird diskutiert, dass man vielleicht einen Warnschlag gegen eine europäische Großstadt tätigen müsse, um den Europäern die Angst vor der Apokalypse wiederzubringen. Man könne dadurch einwirken auf die Gehirne, Zitat, falls sie noch welche haben. Also das ist alles eine Eskalation, die wirklich brandgefährlich ist. Und Rainer hat es ja gesagt, also es ist gefährlicher noch als die Kuba-Krise. Und es ist nur ein Bereich, in dem Konflikte so stark von geopolitischen Interessen der unterschiedlichsten Akteure geprägt sind, dass man sehr schnell in einen dritten Weltkrieg im Atomzeitalter schlittern kann. Also der Ukraine-Krieg ist einer, dann eben der Nahostkonflikt, wo Russland mit dem Iran verbündet ist. Wenn jetzt Trump mit Israel versucht, mit Bunkerbomben, die ja gegen Hezbollah-Führer im Libanon eingesetzt wurden, womöglich versucht, das iranische Atomprogramm zu treffen, dann ist man auch dort sehr schnell in einer Situation, wo andere Akteure in den Konflikt reingezogen werden könnten. Und schließlich natürlich, Rainer hat es erwähnt, im Westpazifik, wo die Gefahr eines Hineinwanderns. Vielleicht ist es nicht mal ein Schlafwandeln. Also Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat ja gesagt, man geht mit offenen Augen in einen Dritten Weltkrieg, wo diese Gefahr vielleicht noch größer ist als überhaupt in der Ukraine und im Mittleren Osten. Ja, also all diese Konflikte, die gerade angesprochen wurden, oder auch Kriege, finden ja nicht im luftleeren Raum statt, wie schon angedeutet wurde von euch. Und ja, wir befinden uns auch in einer historischen Phase, wie schon erwähnt am Anfang, die vor allem vom Abstieg des Westens gekennzeichnet ist, vor allem der USA und dem Aufstieg Chinas. Und ja, auch die Länder des globalen Südens fangen langsam an, sich auch selber zu organisieren, an Einfluss zu gewinnen. Und das sieht man vor allem am Beispiel der BRIC-Staaten, ja, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, geopolitisch und weltweit. Und militärisch sowie wirtschaftlich immer unabhängiger werden. Ja, bisher ist noch keine Weltmacht wirklich friedlich abgetreten, was die Situation sehr gefährlich macht. Und ja, nicht nur in der kommunistischen Bewegung wird darüber heftig debattiert, wie das Ganze eigentlich einzuschätzen ist, also die weltweite Entwicklung und die Kräfteverhältnisse. Die einen betonen, dass die Multipolarisierung der Welt auch viele Möglichkeiten bietet oder auch einen Zuwachs an Handlungsspielräumen für fortschrittliche Kräfte, weil der Westen mit seiner imperialen Politik immer weniger ja, seine Interessen durchsetzen kann. Die anderen warnen aber, dass durch die Zunahme von zwischenimperialistischen Widersprüchen auch die Kriegsgefahr steigt und damit auch die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Ja, was stimmt denn eigentlich? Also was meint ihr oder wie schätzt ihr so die Entwicklung ein aus Linker-Sicht? Vielleicht erstmal an Inga die Frage. Also, es ist ganz sicher so, dass die USA als Hegemonialmacht absteigen, relativ absteigen, dass die Weltordnung, die sie nach 1945 erst im Westen wieder geschaffen haben, was für Deutschland natürlich bedeutete, oder Westdeutschland auch die Reinthronisierung der alten der Wirtschaftsführer der alten kapitalistischen Klasse. Also Daniela Dahn hat ja mal gesagt, dass die Forderungen der SPD allein in der DDR verwirklicht werden, in der sowjetisch besetzten Zone, nach einer Bodenreform, nach einer Enteignung der Kriegsverbrecher und so weiter. Also diese Weltordnung, die nach 1945 von den USA geschaffen wurde und dann nach 1991 auf die fast gesamte Welt ausgedehnt wurde, die ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Den USA ist mit China ein Hochtechnologierivale erwachsen. China hat im Grunde das geschafft, was die Sowjetunion nie vermochte. Das ist auch der Unterschied des alten Kalten Kriegs zum neuen Kalten Krieg. Also, dass die Sowjetunion zwar militärisch aufschließen konnte, also auch eine lange Zeit den Space Race fast zu seinen Gunsten zu entscheiden, also vermochte, aber dass die Sowjetunion niemals ökonomisch anschließen konnte an den Lebensstandard und die ökonomische Entwicklung im Westen und auch deswegen nie so starke Hegemonie nach innen entfalten konnte. Also weswegen, ne, beispielsweise in der DDR eine Mauer gebaut werden musste, um Fachkräfte von der Abwanderung abzuhalten. Und das ist jetzt anders. Also China, der Westen ist ökonomisch nicht mehr die dominante Kraft. Und den USA bleibt letzten Endes, Rainer hat es ja auch schon erwähnt, hauptsächlich die militärische Komponente und der Wirtschaftskrieg, den sie gegen China führen, um China letzten Endes in einer untergeordneten Stellung in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung zu halten. Und die USA sind deswegen so nervös, weil es keine historische Vergleichsfolie gibt. Also es gibt kein Vorbild, wie man China integrieren kann in ein immer noch nach amerikanischen westlichen Spielregeln funktionierendes kapitalistisches System, in dem auch der Wohlstand abgeschöpft wird, die Reichtümer aus dem globalen Süden in den Westen. Also China müsste integriert werden, wie das damals mit der Bundesrepublik oder Japan oder Südkorea der Fall war. Das heißt aber, das waren Länder, die integriert wurden auf dem Höhepunkt amerikanischer Machtressourcen und sie waren militärisch besetzt und besiegt, waren vergleichsweise klein, also verglichen zu China. China ist viermal so groß wie die USA. China ist jetzt schon also hat den größeren Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt. Was Kaufkraftparität anbelangt, sind sie auch längst die größte Wirtschaft. Die Schere geht immer weiter auseinander. Und China ist vor allem auch eine vom Kolonialismus, anders als vielleicht Brasilien und Südafrika, nicht zersetzte Zivilisation mit 5000 Jahre alter Geschichte, die jetzt sich selbst im Prozess einer Wiedergeburt sieht. Und dabei gleichzeitig auch zunehmend den globalen Süden mitzieht in seiner Entwicklung. Also der globale Süden hat gelernt, sich an Chinas Industrialisierung anzudocken und es entsteht da ein neuer Block. Also BRICS ist natürlich jetzt in den Mühen der Ebene. Das ist sozusagen noch kein Gegenmodell, es gibt noch keine Entdollarisierung, aber es ist doch merklich, dass da etwas ins Wanken gerät und bislang sind alle Strategien der USA, China einzudämmen, gescheitert. Die Bush-Strategie, die globalen Erdölvorkommen zu kontrollieren gegen alle Konkurrenten, scheiterte im Desaster, das die USA in der Region hinterlassen haben. Obamas Strategie, die Seewege zu kontrollieren, scheiterte dadurch, dass China eine binnenwirtschaftliche Entwicklung vorantrieb, die Handelswege stärker auf die eurasische Landmasse verlagerte und sich einen eigenen Zugang zum Indischen Ozean verschaffte, um so nicht mehr von diesen, der Straße von Malakka und dergleichen abhängig zu sein. Ja, und dann setzte eben der Wirtschaftskrieg ein, der ist offen, also der Versuch, China von Mikrochips abzukoppeln, Halbleitertechnologien. Da haben die Amerikaner wirklich starke Machtressourcen. Die können holländischen Unternehmen vorschreiben, keine chinesischen Beschäftigten mehr einzustellen. Also das ist wirklich bemerkenswert, auch welche, was exportiert werden kann, sobald da eine US-Komponente drin ist. Und selbst wenn keine US-Komponente drin ist, können sie Konzernen vorschreiben, mit wem sie Handel treiben. Also das heißt, da gibt es noch enorme Machtressourcen, aber die militärische Machtressource, Rainer wird da sicherlich gleich noch ganz viel zu sagen, ist letzten Endes die letzte Ressource des Schurken. Und die Amerikaner brauchen den Konflikt. Und ich glaube, wichtig ist zu sehen, es ist nicht China, das den Status quo in Frage stellt, es sind die USA. Also, und wenn es um einen Konflikt um Taiwan kommt, dann deswegen, weil die USA Taiwan in die Unabhängigkeit treiben, etwas, was die chinesische Regierung niemals akzeptieren kann. Und das macht den Gefahrenherd aus in dieser Situation. Ja, Rainer, wie ist da deine Einschätzung? Also erstmal würde ich gerne sagen, dass eine multipolare Welt, die wir noch nie gehabt haben, nicht unbedingt eine total gerechte Welt ist und nicht unbedingt eine total friedliche Welt ist. Sie aber eine neue Welt ist, in der 500 Jahre Kolonialismus zugunsten einer größeren internationalen Partizipation des globalen Südens überwunden werden kann. Und wo die hegemoniale Rolle des Westens und besonders der USA nicht mehr vorhanden ist und damit die Basis geschaffen wird für mehr kooperative Beziehungen zwischen den Ländern und zwischen den großen Teilen dieser Erde. Also von daher sehe ich einer Entwicklung hin in einer multipolaren Welt, die ich für irreversibel halte, diese Entwicklung, eine große Chance. Aber um es mal in linken Termini zu sagen, diese Chance ersetzt weder den nationalen noch den internationalen Klassenkampf, sondern schafft eine andere Ebene der Durchführung dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung und schließt hoffentlich die Dimension eines Weltkrieges atomar geführt aus, weil sie kooperative Beziehungen zu einer Grundlage des Handelns der Staatengemeinschaft macht und damit im Prinzip auch eine Rückkehr zur UN-Charta in seiner ursprünglichen Form beinhalten könnte. Dieses ist meiner Sicht nach die große Auseinandersetzung, um die es geht, dass genau die Kräfte, die eben bisher dominant waren, und da würde ich gerne in Ergänzung zur USA auch noch die Europäische Union beziehungsweise das koloniale Europa nennen, das auf einem ähnlichen Abstiegsast ist. Abstiegsast heißt ja nicht Verlust von Kraft und Macht. Die USA wird trotz Verlust von Hegemonie eine starke, ich würde sogar eine Supermacht in dieser Welt bleiben, allein auf ihrer ökonomischen, ihrer technologischen, aber auch ihrer kulturellen Ausstrahlung, über die sie verfügt. Das reicht ihr aber nicht und deswegen versucht sie zurzeit mit dem Bereich, in dem sie nach wie vor in dieser Welt überlegen ist, nämlich mit einer militärischen Macht, ihre Position zu erhalten. Und zur militärischen Dominanz gibt es ja seit ein paar Wochen oder einer Woche diese neue Studie von Greenpeace, die meiner Sicht nach nochmal sehr deutlich macht, wie überlegen die NATO und die USA Russland ist in allen Waffenkategorien, mit Ausnahme atomar, ungefähr 3 bis 5 zu 1. Da kann man von dem Panzer bis sonst was nennen. Ausnahmen bei der Hyperschallentwicklung bestätigen nur die grundsätzliche Tendenz. Und dieser Machtfaktor soll natürlich auch unter Trump Make America Great Again erhalten bleiben. Und daher ist der Militarismus ein untrennbares Element für mich der Trumpschen Politik. Andererseits formieren sich, und das ist historisch auch neu, die Gegenkräfte gegen diese alte Weltordnung zunehmend. Ich will es mal ein Beispiel sagen, das mich wirklich ziemlich beeindruckt hat. Wenn wir uns die Schlusserklärung des G20-Gipfels angucken, dass ja ein Gipfel ist, wo, sage ich mal salopp gesagt, beide Seiten an einem Tisch sitzen, die westlichen Länder und der globale Süden. In dieser Schlusserklärung gibt es weder eine Verurteilung Russlands noch eine Parteinahme für die Ukraine, gibt es natürlich keine Verurteilung Chinas, sondern die Forderung nach kooperativen und humanitären Beziehungen. Also Frau Baerbock ist angetreten, hat gesagt, wenn Hamas nicht verurteilt wird, unterzeichnen wir nicht. Sie hat völlig klein beigegeben. Keine Verurteilung von Hamas. Die Notwendigkeit humanitärer Hilfe für den Gaza-Bereich steht in dem Mittelpunkt dieser Erklärung. Diese Erklärung alleine zeigt schon, wie sich Kräftekonstellationen in dieser Welt verschoben haben, dass der hegemoniale, koloniale Westen lange nicht mehr diktieren kann, was er gerne möchte. Warum scheint mir dieses Multipolare so wichtig zu sein? Für mich sind die globalen Herausforderungen dieser Welt, da sage ich Klima mal als allererstes, aber nicht nur Klima, Biodiversity, Armut, Hunger, ist nur unter kooperativen Beziehungen möglich. Oder kann sich jemand vorstellen, dass auf der Spitze von 3 Billionen Rüstungsausgaben irgendwelche kooperativen Lösungen gefunden werden? Also diese Schacherei über diese paar Milliarden oder lass es 100 Milliarden sein für den Fonds in Baku, während wir gleichzeitig 2,3 Billionen für Rüstung jedes Jahr ausgeben, zeigt doch, dass kooperative Beziehungen, damit auch Abrüstung und Rüstungskontrolle, die Voraussetzung sind, um überhaupt globale Fragen lösen zu können. Und von daher denke ich, geht der Weg in Richtung Multipolar, der ist nicht ohne Widersprüche, der ist auch nicht ohne Rückschläge. Argentinien ist meiner Sicht nach ein großer Rückschlag für die Entwicklung in Richtung einer multipolaren Welt, dass dieser Rechtsradikale da Präsident geworden ist. Es geht nicht ohne Rückschläge, aber mir scheint dieser Prozess irreversibel zu sein. Und für die Friedensbewegung ist die Kernaufgabe, im eigenen Land dafür zu sorgen, dass die Gedanken, und jetzt nenne ich es mal in den Worten von Willy Brandt und Olaf Palme, dass die Position der gemeinsamen Sicherheit, denn nichts anderes ist multipolar, die Position der gemeinsamen Sicherheit wieder Grundlage friedenspolitischen und Handelns werden. Und das heißt für mich, für Europa, gerade wo wir im nächsten Jahr 50 Jahre Helsinki-Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit begehen, die neue Regierung zu zwingen, wieder in die Position von Dialog, Kooperation, vertrauensbildende Maßnahmen, Kontaktaufnahme gen Osten zu lassen, weil eine Sicherheitsarchitektur und kooperative Beziehungen in dieser Welt wird es in Europa niemals geben ohne Russland. Das schreibt schon die Geografie vor, die Politik erfordert es zwingend. Von daher ist das meiner Sicht nach die Aufgabe der Friedensbewegung, in den Ländern dafür zu sorgen, dass die Regierungen gezwungen werden, wegzukommen von der Konfrontation hin zu kooperativen Beziehungen, hin zur Politik der gemeinsamen Sicherheit. Ja, danke euch beiden. Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges sollen wieder US-Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden stationiert werden, die übrigens auch atomar bestückt werden können. Das Ziel ist ganz klar, also die militärische Abschreckung Russlands, was auch zur weiteren Eskalation der Lage beiträgt. Als es in den 80ern also zu einer Stationierung von Mittelstreckenraketen kam, zum NATO-Doppelbeschluss, gab es große Demonstrationen, Blockaden seitens der Bevölkerung, an denen sich hunderttausende Menschen beteiligt haben. Damals gab es eine große Mehrheit in der Bevölkerung gegen diese Stationierung von Mittelstreckenraketen. Heute ist es ebenfalls so, dass in der Bevölkerung, laut Umfragen Mehrheiten sich dagegen aussprechen. Trotzdem ist es aber so, dass bisher die Proteste vergleichsweise klein ausfallen, auch wenn sie durchaus da sind und auch größer geworden sind, aber sie kommen nicht ran an die alte Stärke der Friedensbewegung aus den 80ern. Was glaubt ihr, woran das liegen könnte? Also was sind aus eurer Sicht so die größten Probleme der Friedensbewegung aktuell, warum sie es nicht schafft, ja, größere Massen an Menschen zu mobilisieren? Vielleicht erstmal Rainer. Wir lassen doch die Friedensbewegung mal weiter wachsen. Und da Gott sei Dank Friedensbewegung nicht am grünen Tisch deklariert und beschlossen werden kann, sondern in den gesellschaftlichen Prozessen, der Diskussion und Überzeugung mit den Menschen sich entwickelt, denke ich, dass wir da überlegen müssen, wie wir dort Schritte weiterkommen. Deswegen haben wir auch den Berliner Appell formuliert, mit dem Ziel, wirklich die Friedensbewegung uns alle selbst stärker zu zwingen, wieder auf die Menschen in diesem Lande zuzugehen und in Diskurs mit den Menschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist übrigens gar nicht ganz anders als in den 80er Jahren auch. Also ich war ja nun relativ von Anfang an dabei. Als wir angefangen haben, Unterschriften unter den Krefelder Appell zu sammeln, haben wir ganz oft den Satz gehört, geh doch nach drüben. Aber wir haben es geschafft, die Kräftekonstellation und die Überzeugung zu verändern und dann Mehrheiten zu gewinnen. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Und diese Überzeugungsarbeit nimmt uns keiner ab. Und vor dieser Aufgabe steht die Friedensbewegung. Und wir versuchen das jetzt. Mal gucken, wie erfolgreich wir sind, dort uns insgesamt zu stärken. Es gibt natürlich ganz viele hemmende Faktoren. Einige sind doch schon genannt worden. Die heißen die Medien. Also ich muss doch in diesem Kreis über Medien und ihre Rolle in dieser Gesellschaft nichts mehr sagen. Zweitens ist natürlich auch klar, eine Friedensbewegung, die sich sehr stark mit sich selbst beschäftigt und innere Auseinandersetzungen austrägt, ist nicht besonders überzeugungsfähig. Von daher hoffe ich, dass wir auf dem Weg des 3. Oktober, der großen Demonstration, weitergehen können, mit mehr Gemeinsamkeiten in die Auseinandersetzung zu gehen. Der dritte Punkt für mich ist vielleicht der entscheidende. In der Friedensbewegung der 80er Jahre ist die politische Elite durch die Rasanz der Entwicklung vollständig von der Friedensbewegung überrascht worden. Und sie braucht eine Zeit, sich darauf einzustellen. Dieses wird der politischen Elite oder der herrschenden Klasse nie wieder passieren, sondern die sind vorbereitet. Die haben sich schon 2014 darauf eingestellt und stellen sich permanent darauf ein, mit eigenen Kampagnen die Friedensbewegung so klein wie möglich und so isoliert wie möglich zu halten. Dazu gehört das dummdämliche Argument des Putin-Verstehers. Dazu gehört aber auch die gesamte Diskussion, die ja nicht eine Diskussion aus der Friedensbewegung ist, sondern der Friedensbewegung aufgezwungen worden ist, aber leider aufgenommen worden ist, um das sogenannte Rechtsoffen der Friedensbewegung. Und wir müssen gegen diese Kampagnen unsere eigene Überzeugung setzen, unsere eigenen Argumente und Fakten. Und bei den Mittelstrecken übrigens Waffen, nicht Raketen, weil es sich bei den Mittelstrecken Waffen, die stationiert werden sollen, nicht nur um Raketen handelt, ist meiner Sicht nach der Kernpunkt zu sagen, es handelt sich um Enthauptungswaffen, die an die Gefahr eines atomaren Krieges in Europa dramatisch verschärfen, weil sie zu Gegenmaßnahmen führt. Und diese Gegenmaßnahmen werden von dem Schwächeren immer auch atomar sein, wenn er nicht mehr anders kann. Die russische Doktrin ist entsprechend angepasst worden. Und von daher glaube, ist meine, und ich kann nicht sagen, mehr kann ich mehr sagen als Hoffnung und auch das Engagement ja von ganz, ganz vielen, dieses auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, die Kernherausforderung, vor der wir stehen. Und wir müssen das mit Argumenten tun. Wir müssen wieder zu einer Aufklärungskampagne kommen, die sich hoffentlich materialisiert. Und wenn die Aufklärungskampagne materialisiert, bin ich auch sicher, dass dann die Aktionen größer werden, weil auf Grundlage der klareren Erkenntnis, wie gefährlich die Situation ist, auch mehr Menschen sich wieder auf der Straße für den Frieden engagieren werden. Und übrigens auch in allen anderen Formen, die durch die Entwicklung der neuen Medien und der sozialen Medien auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Ja, Inga, willst du noch was ergänzen dazu? Zu der Aufklärungskampagne, also Rainer hat ja schon gesagt, also was der Charakter dieser Raketen ist, die stationiert werden, dass sie nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu weniger Sicherheit, nicht für Frieden sorgen, sondern für Kriegsgefahr in Europa. Sozusagen, also man das unterlaufen muss, dass diese Raketen tatsächlich die Ängste, die in der Bevölkerung existieren, sozusagen darauf reagiert. Und mir scheint, dass auch da die Linken vor, also Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten vor großen Aufgaben stehen, auch in den eigenen Reihen. Also weil jetzt, wenn man den Ukraine-Krieg die Revue passieren lässt, den Beginn und die Reaktionen der Linken auch in Deutschland, also in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa oder in den USA, dann sehen wir durchaus strategische Fehler oder taktisches Versagen. Also tatsächlich haben linke Kräfte viel zu wenig dem herrschenden Narrativ etwas entgegengesetzt, was die Ängste in der Bevölkerung treibt. Also dass, wenn man jetzt nicht abschreckt, nuklear oder nicht nuklear, wenn man nicht aufrüstet, wenn man die Bundeswehr nicht kriegstüchtig macht, dass man dann mit einer Situation es zu tun haben wird, dass Putin letztlich irgendwo bei uns in Berlin oder wieder am Brandenburger Tor steht. So. Und Das heißt, wenn man aber dieser Erzählung, dass wir es mit einem großrussisch-völkisch-nationalistischen, faschistischen Russland zu tun hat, das revisionistisch ist in dem Sinne, dass es das zaristische Russland in seinen alten Grenzen oder die Sowjetunion in ihren alten Grenzen wiederherstellen will, dass es die Ukraine vernichten will und auslöschen will, von der Landkarte tilgen will, was die Militärstrategie überhaupt nicht hergibt. Also mit 190.000 Soldaten erobert man nicht ein Land von damals noch 44 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 600.000 Quadratkilometern. Also diese Erzählung der Grünen von FDP, Strack-Zimmermann, von Konservativen, die stimmen einfach faktisch nicht. Aber die Linken haben im Grunde diese Erzählung übernommen. Haben jede Rede begonnen mit der völkerrechtswidrige, verbrecherische, durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg und haben dann versucht, friedenspolitische Positionen wie keine Waffenlieferung aufrechtzuerhalten. Aber wenn du der Bevölkerung sagst, wir haben es mit dem Russen-Hitler zu tun, wir haben es mit einem faschistischen, auf Vernichtung auch von uns, unserer Lebensweise, unserer Lebensqualität ausgelegten Russland zu tun, und dann Linke kommen und sagen, wir wollen aber nicht nur keine Waffen senden zur Verteidigung gegen Hitler, wir wollen mit diesem Hitler noch verhandeln und womöglich sogar abrüsten, und wir sind gegen alles, was Sicherheit verspricht, zum Beispiel Raketenstationierung, dann kann man diese Position nicht aufrechterhalten. Das heißt also, man braucht, also dann halten die Leute einen einfach für verrückt. Das heißt, es gilt auch hier eine alternative Erzählung zu finden und das Thema als Ganzes anzusprechen. Also nicht sich rauszupicken, wo man glaubt, kampagnenhaft Mehrheiten zu finden, vielleicht in Bezug auf Abrüstung oder Kritik des Sondervermögens, sondern man muss die geopolitische Situation als Ganze ansprechen. Und das kann man auch als kommunistische Bewegung, sozialistische Bewegung einfach. Friedrich Engels hat ganz klar gesagt, also als ab 1888, seit der Boulanger-Krise, die Gefahr eines Weltkriegs, die Engels ja wirklich bis ins Detail beschrieben hat, also was da passieren würde. Er hat den Ersten Weltkrieg letzten Endes vorhergesagt, hat Engels argumentiert, wir müssen den Weltfrieden erhalten, um die Klassenkampfbedingungen zu verbessern. Also wir können nur erfolgreiche Klassenkämpfe. Rainer hat gesagt, die großen Aufgaben, soziale Frage, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und dergleichen. Dafür müssen wir den Weltfrieden erhalten. Das heißt auch, man muss kein Sympathisant der chinesischen Entwicklung sein, also des Modells Chinas. Man muss die Frage nicht klären, ist das jetzt autoritärer Staatskapitalismus oder ist das Sozialismus chinesischer Prägung, sondern es gibt ein unmittelbares Interesse von allen, von sozialliberal über sozialdemokratisch bis kommunistisch und sozialistisch, den Frieden zu erhalten, weil die Ziele, die man innenpolitisch hat, nur durch den Erhalt des Friedens nach außen überhaupt durchsetzbar sind. Ja, ich finde es ganz interessant, den Punkt, die Schwäche oder auch Widersprüchlichkeit, die Linke sich da auch erlaubt hat in ihren Stellungnahmen, hat natürlich vielleicht auch dazu geführt, dass ganz rechte Kräfte das Thema ein Stück weit für sich okkupieren konnten. Und da möchte ich was aufgreifen, was du jetzt schon angesprochen hast, eben Rainer. Der Friedensbewegung ist ja immer mal wieder der Vorwurf gemacht worden. Die letzten Jahre habe ich das verstärkt mitbekommen, sie sei rechtsoffen. Und mir ist natürlich absolut klar, ich kenne diese völlig haltlosen Vorwürfe aus diesem, naja, ich sag mal, bellizistischen linksliberalen Lager, wenn man es überhaupt noch so bezeichnen kann, linksliberal, wo ja jegliche Friedensposition teilweise auch im Stil der Hufeisentheorie als extremistisch gebrandmarkt wird oder so ganz alte Phrasen, wo ich dachte, kannte mein Vater vielleicht noch eher, also fünfte Kolonne Moskaus oder solche Labels, dass damit operiert wird. Oder es wird versucht, Veranstaltungen zu diskreditieren, indem problematische Einzelpersonen verabsolutiert werden und so getan wird, als würde das jetzt den Charakter einer ganzen Bewegung ausmachen. Andererseits gibt es diesen Vorwurf ja nicht nur aus dem linksliberalen oder bellizistischen Lager. Also es gibt durchaus auch in linken Gruppen oder auch sozialistischen oder kommunistischen hin und wieder den Vorwurf, dass die Nähe zu bestimmten Kräften, etwa aus dem Umfeld der AfD oder dem Querdenkermilieu schon ein reales Problem sei. Was würdest du dem denn entgegnen? Weil wenn es so wäre, würde das ja massiv zur Schwäche oder Schwächung der Friedensbewegung beitragen. Also meine Grundposition zur Friedensbewegung ist, dass die Friedensbewegung die größtmöglichste gesellschaftliche Breite erreichen muss, gerade angesichts der Kriegsgefahr. Dieses beinhaltet konservative und übrigens auch rechte Kräfte. Faschisten nehme ich be bewusst aus, weil Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und das bedeutet für mich, dass die Friedensbewegung sich in konservative und Kreise, die sich auch neu in der Friedensbildung auf andere Motiven engagieren, öffnen muss. Das heißt ja nicht, dass ich deren Positionen übernehme. Es das heißt auch nicht, dass deren Positionen hegemonial werden. Aber dass ich für die Menschen, die diese Positionen unterstützen und sich für diese Positionen engagieren, offen für Diskussionen bin. Das gilt besonders für mich, für die, und jetzt benutze ich bewusst die Worte aus der Grundrechte oder Corona-kritischen Bewegung kommenden Kräfte. Also ich lehne diese Begriffe von Schwurbler bis Corona-Leugner ab, weil der überwiegende Teil, der sich dort engagierte, an sich aus berechtigten Gründen engagiert. Und wenn ich diese Nacht die letzte Meldung gehört habe, wie unser Gesundheitsminister gelogen hat, dass die Balken brechen, dann weiß ich ja, dass bei der Corona-Frage noch ganz viel aufzuarbeiten ist. Von daher bin ich offen für die Menschen, die aus dieser Bewegung kommen und sich verstärkt für den Frieden und für Friedenspositionen engagieren, mich zu denen zu öffnen, selbst wenn sie ein linkes oder ein marxistisches oder sozialistisches Weltbild nicht teilen. Deswegen haben wir ja auch aus konservativer Sicht den Herrn Gauweiler gebeten, auf der Demonstration zu reden. Das war nicht unumstritten, aber ich glaube, im Nachhinein, auch bei der hervorragenden Rede, die er gehalten hat, war es völlig richtig. Der Vorwurf ist ja nicht dafür da, eine intensive Debatte zu führen, wie setze ich mich mit der AfD auseinander und wie kritisiere ich diese Kriegspartei, sondern ist dazu da, Bündniskonstellationen in gesellschaftliche Breite zu verhindern. Und die Friedensbewegung meiner Ansicht nach in eine mehr oder weniger sektierische Enge zu zwängen. Das finde ich falsch. Ich finde eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD mehr als richtig und notwendig. Die AfD ist alles andere nur keine Friedenspartei. Es ist die Partei der 2% Aufrüstung. Er fordert sie teilweise sogar die 3%. Es ist die Partei, die Interventionskriege unterstützt. Es ist die Partei, die die Glorifizierung der Reichswehr als Vorbild für die Bundeswehr sieht. Und es ist eine Partei, die in Großteilen selbst das 100 Milliarden Sondervermögen dem zugestimmt hat. Diese Punkte müssen wir immer und immer wieder sehr, sehr kritisch nennen. Und von daher scheidet für mich ein Zusammenhang mit der AfD auch aus. Es stellt sich aber die Frage, und das recht im Osten, wie gehe ich denn jetzt mit AfD-Wählern und AfD, selbst AfD-Mitgliedern um? Können die zu unseren Demonstrationen kommen? Und da sage ich ja. Sie können auf unserer Demonstration auch nur lernen. Oder um es mal an einem anderen Beispiel zu sagen, was ich für verheerend halte. Im Sächsischen Landtag hat es einen Antrag der AfD gegeben, dem man inhaltlich nur hundertprozentig zustimmen kann gegen die Mittelstreckenwaffen. Dieser Antrag ist nicht angenommen worden, weil die 5 Stimmen der Linkspartei nicht dafür gestimmt haben. BSW hat dafür gestimmt. Das wäre ein wahnsinniges Zeichen gewesen, wenn ein Landesparlament, das erste Landesparlament, sich gegen die Mittelstreckenwaffen gestellt hätte. Ein Vorbild meiner Sicht nach für weitere. Und von daher geht es für mich in der Auseinandersetzung mit der AfD um eine innerliche, scharfe Auseinandersetzung, die nichts zu tun hat mit einem primitiven Abgrenzungsritual, das meiner Sicht nach die AfD in den letzten Jahren nur stärker gemacht hat, weil die Sympathie für die AfD in breiteren Kreisen der Bevölkerung aus Enttäuschung über die offizielle Politik der sogenannten der Kriegsparteien, und das ist die gesellschaftliche Mitte in diesem Lande, verstärkt hat. Also ich bin für die Auseinandersetzung, ich bin für keine Zusammenarbeit, aber ich bin für eine großmöglichste Öffnung für Menschen gegenüber, die auch Positionen vertreten, die in Nähe der AfD sind, die für uns und unsere Position zu gewinnen. Ja, Inga, jetzt hat Rainer da die Frage der Breite der Bündnisse angesprochen oder hat eben auch ein parlamentarisches Beispiel genannt, wo ja auch die Partei Die Linke benannt wurde. Gehst du da eigentlich in den Widerspruch zu Rainer oder hast du da einen ähnlichen Fokus? Ich glaube, ganz grundsätzlich es gilt immer noch der Satz von Ernst Bloch, dass Rechte zu Menschen sprechen und Linke reden über Sachen. Ja, also wenn ein Ex-Linker zu rechten Kräften käme, würden die Rechten sagen, auch schön, dass du da bist, wir werden immer größer und jetzt ist bei dir der Groschen gefallen sozusagen. Wenn ehemalige Rechte zu linken Zusammenhängen kommen, dann wird ein Verdacht ausgesprochen. Ja, also das hängt, glaube ich, auch mit so einer verinnerlichten Ohnmacht zusammen. Also dass man als Linker, insbesondere nach 1989, insbesondere so auch meine Generation verlernt hat oder ein Misstrauen entwickelt hat gegenüber den Menschen, die einen umgeben und auch einen verlernt hat, an die Überzeugungskraft der eigenen Argumente zu glauben. Denn faktisch, was ja also jetzt bei sowohl bei der Corona-Krise als auch bei der Ukraine-Krise der Fall gewesen ist, da haben sich ja linke Kritiken, die man sich hart erarbeitet hat, über Jahre und Jahrzehnte bewahrheitet. Also die Linke war die, die unter der Hegemonie des Neoliberalismus behauptet hat, dass Kürzungen im Gesundheitssystem schlecht sind. Die Linke war die, die gesagt hat, dass Privatisierung von Krankenhäusern, die mit der Stilllegung von Krankenhäusern in der Fläche, weil die sich dort nicht mehr rentierten, einherging, die mit der Kürzung von Intensivstationsbetten, die teuer sind für private, profitorientierte Krankenhäuser, einhergegangen sind, die mit Kürzungen den Gesundheitsämtern einherging. Also es ist eine Situation damals ja entstanden, in der sich diese Kritik bewahrheitete, weil dann plötzlich die Gesundheitsämter keine Infektionsketten mehr nachvollziehen konnten, weswegen dann nur noch ein absoluter Lockdown möglich war und nicht lokale Quarantänemaßnahmen. Die Linke hätte also sagen können, wir haben es euch immer gesagt, das waren schlechte Entscheidungen und diejenigen, die das verbrockt haben, sitzen immer noch an der Macht, die Parteien und so weiter und die müssen alle weg. Also man hätte die Corona-Krise zum Tribunal über den Neoliberalismus machen können. Stattdessen stellte man sich buchstäblich ans Krankenbett des Kapitalismus und glaubte, eine Entscheidung fällen zu müssen zwischen Lockerung oder Lockdown, obwohl keine Partei innerlich in dieser Frage so gespalten gewesen ist wie die Linkspartei. Ja, und dann hatte man eine Situation, dass dagegen Proteste entstanden, weil auch ja die Klassen unterschiedlich davon betroffen waren. Wenn du Freiberufler bist oder Künstler, warst du halt dramatisch davon betroffen. Als Kleinunternehmer mit einem Restaurant warst du davon betroffen, aber auch Eltern mit Kindern, wo die Kinder plötzlich zu Hause waren. Das heißt, es war keine einfache Entscheidung und man hätte sie als Oppositionspartei überhaupt nicht treffen müssen, sondern hätte im Grunde so, wie ich das skizziert habe, einen linkspopulistischen Kurs fahren können. Dann hatte man diese Demos. Bei den Demos waren erstmals die Unterstützer, da gibt es ja die Studien zu, mehrheitlich Grüne und die zweite Partei, also die von den Protestlern unterstützt wurde, also die zweitmeiste war die Linke. Und dann nach den Demos war die stärkste Partei die AfD. Ne, das heißt also, man hat systematisch Leute, die sich subjektiv den eher linkeren Kräften im Land zugeordnet haben, also die Grünen sind heute sicherlich nicht mehr links, aber sozusagen zumindest subjektiv sind diejenigen, die sich dem zuordnen, noch links. Und die hat man systematisch in die Arme der AfD getrieben. Und ähnlich dann auch in der Ukraine-Frage. Also man hat versucht, einen solidarischen Herbst oder einen heißen Herbst zu organisieren, hat aber nicht, also in Kritik der Inflation, der breiten Verarmung, also der Verarmung breiter Bevölkerungsteile, die ja jetzt seit 2022 im Ergebnis der Inflation stattgefunden hat. Also ein Drittel der Bevölkerung hat überhaupt keine Ersparnisse, zwei Drittel hat ihr gesamtes Arbeitseinkommen im Monat verbraucht. Also wirklich, wirklich breite Verarmungstendenzen. Dagegen wollte man protestieren, aber man wollte nicht Ross und Reiter nennen und hat verschwiegen, warum es zur Inflation kommt, was das mit dem Krieg zu tun hat, was das mit Sanktionen und Gegensanktionen zu tun hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es ein Vakuum gab, das dann von der AfD gefüllt werden konnte. Und die AfD, wenn es um solche Friedensdemos geht, die haben ja die einfachsten Möglichkeiten, solche Demos zu torpedieren. Sie brauchen nur einen Rechten hinschicken, Elsässer hinschicken, Videomaterial machen und dann kommt die, ich sag mal, verstaatlichte Antifa oder die zum Verfassungsschutz sich transformierte Antifa und macht ein Video und sagt, guck mal, das ist eine rechtsoffene Demo. Damit kann man aber eben eher links, also unter linker Hegemonie stattfindende breite Friedensbündnisse völlig, also sehr einfach entgleisen lassen. Und auch die Rechte bringt keine Demos zustande, aber sie hat das Thema besetzt. Sie hat es im Osten besetzt. Dem muss man mit der Ideologiekritik, die Rainer angesprochen hat, entgegentreten. Interessant wird es, ein Aspekt, der noch nicht genannt ist, ist also, die Rechte wird neben der Aufrüstung, neben Interventionen, die Rainer genannt hat, auch noch mehr Boden lassen oder ein Vakuum öffnen. Meloni und Le Pen haben es vorgemacht. Der Weg zur Macht führt auch bei rechten Kräften nur durch das Nadelöhr von Euro und NATO. Das war ja immer die Bedingung, wie Linke mitregieren dürften hier. Also SPD und Grüne haben ja nie gesagt, ihr dürft nicht mitregieren, weil ihr irgendwie den Mindestlohn erhöhen wollt oder weil ihr DW enteignen wollt. Ihr dürft nicht mitregieren, weil ihr Nein zur NATO sagt. Und das gilt auch weil klar, also für das Kapital, das von Deutschland operiert, ist Der Euro, das Sprungbrett in die Welt, das war die Grundvoraussetzung für das Exportmodell Deutschland. Und die NATO ist der militärische Arm, der die ausländischen Direktinvestitionen, die Seewege militärisch sichert. Das heißt also, es ist völlig klar, dass die AfD erst dann Bündnispartner der ökonomisch herrschenden Klasse in Deutschland wird, wenn sie Ja zu Euro und NATO sagt. Le Pen und Meloni sind da schon längst weiter. Die haben vor allem auch den Gaza-Krieg genutzt, um sich im westlichen Bündnis einzureihen. Und auch diese Tendenzen erleben wir bei der AfD. Ich meine, die AfD wäre letzten Endes mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie diese Chance nicht nutzt, jetzt gemeinsam mit einer rechtsextremen Regierung Israels gegen die Muslime, gegen die Palästinenser vorzugehen, denen man ja also letztlich Antisemitismus, als ob es da nicht um ökonomische Fragen, Verteilung, Rechte von Staatsbürgern geht oder ne, also Siedlerkolonialismus, sondern als ginge es da nur um Ideologie, nur um Antisemitismus. Und das kann die AfD nutzen, also gemeinsam mit der letztlich dem Westen gegen die zu Terroristen gebrandmarkten, zu Barbaren gebrandmarkten arabischen Bevölkerung, die man hier ja auch nicht haben möchte. Und dann soll jemand nochmal der AfD den Holocaust in Rechnung stellen, ne? Also wenn sie sich da im Westen einreihen und das auch als Möglichkeit nehmen, zumindest ja dass die Strategie von Weidel und Co. Dann als Juniorpartner in CDU-geführte Regierungen einzutreten, perspektivisch. Ne? Und natürlich gibt es da Widerstandskräfte. Höcke möchte das nicht. Man muss auch dem Osten als ba Wahlbasis Rechnung zollen, dass man sich gegen Krieg stellt. Aber diese Dynamik findet in der AfD statt, die für linke Friedenskräfte wieder größere Möglichkeiten eröffnet. Aber dafür muss man vorbereitet sein. Ja, wir haben ja jetzt schon sehr viel von Frieden gesprochen, immer wieder von dem Wort Frieden. Da habe ich mich gefragt, meinen wir mit Frieden eigentlich oder meint ihr mit Frieden vor allem Abwesenheit von Krieg? Oder sollte damit nicht zum Beispiel auch gemeint sein, eine Welt ohne Armut und ohne Ausbeutung? Und dann noch die Frage, lässt sich Frieden überhaupt ja auch dauerhaft aufrechterhalten in einer Welt, der zwischenimperialistischen und kapitalistischen Konkurrenz, also braucht es nicht letztlich eigentlich den Sozialismus weltweit, auch wenn es natürlich für uns gerade ein bisschen weit weg ist, aber Ganz einfache Frage jetzt zum Abschluss. Also ich will mal konkret antworten. Ich wäre mit einer Abwesenheit von Krieg oder von Kriegen schon sehr zufrieden in der heutigen Situation. Also wenn ich mal nur mal Sudan nehme, Kongo nehme, Ukraine nehme und sagen wir mal Westasien nehme, wenn wir da eine Abwesenheit von Krieg hinbekämen, dann würde das Leben von Millionen Menschen nicht nur als Überleben, sondern überhaupt auch erleichtern. Also von daher bin ich immer dagegen, die Forderung nach Abwesenheit von Krieg zu diskreditieren, sondern ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Trotzdem ist natürlich die Abwesenheit von Krieg weder eine gerechte Welt noch eine Welt, die zukunftsfähig ist im Sinne von Überleben der Menschheit und Gestalten der Zukunft ohne Armut, Ausbeutung, Unterdrückung. Und dafür brauchen wir sicher ein anderes Gesellschaftssystem. Also eine kapitalistische Welt, in der diese Grundprinzipien von Gerechtigkeit durchgesetzt wurden, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist natürlich das langfristige Ziel die Überwindung des Kapitalismus. Und viele nennen es auch nur Sozialismus. Ich bleibe mal bei dem Begriff, der ja auch noch vielfältig diskutierbar ist. Eine solche Gesellschaft ist sicher anzustreben. Trotzdem glaube ich, in der heutigen Zeit ist für mich die Hauptaufgabe, die zu den kriegtreibenden imperialistischen Kräfte zur Kooperation zu zwingen und zu einer Politik der gemeinsamen Sicherheit, um überhaupt gesellschaftliche Voraussetzungen international und dann auch national zu ermöglichen für weitere gesellschaftsverändernde Strategien. Von daher ist der erste Schritt wirklich die Abwesenheit von Kriegen durchzusetzen und den Weg zu öffnen für eine zukunftsfähige Gestaltung. Dass das notwendig ist und dass das eigentlich das eine mit dem anderen untrennbar verbunden ist, wird meiner Sicht nach an der Klimafrage besonders deutlich. Die Klimakatastrophe treibt uns in weitere Kriege und verelendet Großteile dieser Erde. Von daher, wenn wir das überwinden wollen, brauchen wir beides, ein Ende der Kriege und kooperative Beziehungen in Richtung gemeinsamer Sicherheit, um den Planeten überhaupt zukunftsfähig gestalten zu können. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, wo wir meiner Sicht nach zurzeit mit dem Rücken an der Wand stehen und versuchen, uns gerade frei zu strampeln zu mehr Aktionen und zu mehr Handeln. Ja, Inga, du hast das letzte Wort. Ich denke auch, dass sich die Frage Sozialismus oder Barbarei heute stärker stellt als wohl jemals zuvor. Also weil die großen Krisen des Kapitalismus, also eine Krise der kapitalistischen Akkumulation und Überakkumulation, die Krise in der sozialen Reproduktion, also in der Verteilung der nicht entlohnten Hausarbeit, wer pflegt die Kinder und also beziehungsweise wer erzieht die Kinder und wer pflegt die nicht mehr arbeitsfähigen Arbeitskräfte, die Krise der Ökologie, die Krise der Weltordnung, die Krise des Klimas, die Krise der Demokratie, all diese Fragen wird man nicht im Rahmen des Kapitalismus lösen können. Also das macht auch die Krise des Kapitalismus, in der wir leben, oder sozusagen zu einer Dauerkrise. Also wir haben schlittern ja seit der globalen Finanzkrise 2007 von einer Krise in die nächste. Der Staat ist rehabilitiert, soll diese Krisen bearbeiten, bekommt auch immer mehr teilweise auch zentralisierte Machtressourcen in die Hand und ist dennoch überfordert. Also kann diese kapitalistischen Widersprüche nicht aufheben und überwinden, was auch die Spaltung jetzt der einzigen bundespolitischen Kraft sozialistischer Provenienz, also jetzt der Linkspartei im Bundestag, so dramatisch macht, weil sie sich entlang von Fragen gespalten hat, die im Kapitalismus nicht zu lösen sind. Frieden und Migration. Also es gibt im Kapitalismus keine Antwort auf die Frage Migration, weil Kapitalismus immer Überschussbevölkerung produziert. Das klingt zynisch, aber letzten Endes, da wo kapitalistische Verhältnisse durchgesetzt werden, werden Menschen überflüssig. Also man hat seit den Schuldenkrisen im globalen Süden, also in damals, was noch die dritte Welt genannt wurde, hat man ja also innerhalb von kürzester Zeit die globale Arbeiterklasse durch Proletarisierung von Subsistenz- und Kleinbauern faktisch verdoppelt. Es sind diese gigantischen Megastädte entstanden, also die meisten Europäer nicht auf der Landkarte finden würden, also von Lagos über Dakar bis Kinshasa. Und es ist also letztlich eine Situation, in der also die europäischen Staaten, also imperialistischen Staaten des europäischen Kolonialismus, haben sich ihre Überschussbevölkerung während des kapitalistischen Take-off durch Export, Siedlerkolonialismus nach Nordamerika, nach Südamerika, nach Afrika und Australien entledigt. Diese Möglichkeiten sind jetzt den Ländern, die kapitalistisch durchdrungen worden sind, durch den westlichen Schuldenimperialismus genommen. Das sorgt für unglaublichen Druck. Jetzt kommt die Klimakrise dazu, es ist Klimafluchtbewegung. Also man braucht auf jeden Fall, damit sich der Kapitalismus nicht barbarisiert, eine sozialistische Antwort. Und trotzdem ist kurz- und mittelfristig natürlich die Priorität, eine Blockkonfrontation zu verhindern, weil sie die Bedingungen für den Klassenkampf erheblich erschweren wird. Das ist, glaube ich, so die Take-Home-Message, die meines Erachtens ganz, ganz entscheidend ist. Ja, danke dir für das gute Schlusswort und ja, an der Stelle auch danke an euch beide, dass ihr hier wart. Danke für das spannende Gespräch und für eure Beiträge und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Ja, danke an euch. Man sieht sich in der Kneipe. Ja. Dann Ja, hoffentlich auch in der egal. richtigen Kneipe. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.